Ja, hallo an alle Hörer. Und vor allem an unserem Geburtstagskind, dem Highline. Ja, einige kennen mich vielleicht schon. Auflegen tue ich seit 2004 unter dem Namen Tom Beltor. Ja, und ich habe lange überlegt, was spielt man so im Radio für jemanden, der Geburtstag hat. Ja, und ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen. Lehn dich auf jeden Fall zurück. Genieße deinen persönlichen Geburtstagsmix. Und im März, da sehen wir uns ja endlich persönlich.

Thank you. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine kleine musikalische Gratwanderung. Das war auch ganz sicher nicht das letzte Mal, dass ich bei und mit Heiling zusammengespielt habe. Mehr dazu aber im März. Bye bye.